bin nur ein armer Kerl, doch meine Story wird auch erzählt. Hab meinen Widerstand vergeudet, für eine Tasche voll Gemurmel, es Versprechen war. Nur Lug und Trug, denn man hört nur, was man hören will und ignoriert Betrug. Als ich fortging von zu Hause, war nicht mehr ich als ein Kind in Gesellschaft fremder Menschen, der stillen Bahnstationen und verängstigt sehr. Unten bleiben wählend nur die armen Viertel, wo zerlumpte Leute hingehen, suchend jene Orte, die nur diese sehen. Leilalei, leilalala. Der Suche nach nem Job, doch bekam nichts geboten. Nur das Angebot der Huren 7-7-U. Ich es gestehe, es gab Zeiten, war so einsam, dass ich sie dann auch annahm. La la la la la la la la la la la la la la la. Ein Kämpfer von Beruf und er trägt an der Erinnerung jede Faust, die ihn gestrickt. Oh, er kat ihn, dass er schrie aus in seinem Zorn und seiner Scham. Ich werd gehen, ich werd gehen, doch ein Kämpfer, er bleibt stehen.